Test 7, Teil 4. Du hast ein Interview. Du hast den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Axel, willkommen bei unserer Radiosendung Bleib fit. Du bist der große Gewinner im 10-Frage-Quiz über Gesundheit und Sport dieser Woche. Gratuliere! Danke sehr. Sag mal, Axel, woher weißt du so viel über Gesundheit und Sport? Tja, Sport mache ich schon immer. Seit meinem 5. Lebensjahr spiele ich Basketball in einer Mannschaft. Aber ich mag auch Tennis und Schwimmen. Und was die Gesundheit betrifft, so sind meine beiden Eltern Ärzte. Aha. Wie oft machst du also Sport in der Woche? Gute Frage. Eigentlich jeden Tag. Basketballtraining habe ich 4-mal in der Woche. Und 2-mal in der Woche habe ich Sport in der Schule. Und manchmal spiele ich nachmittags mit meinem Freund Sebastian Tennis. Als Basketball- oder auch Tennisspieler kann man Karriere machen und viel Geld verdienen. Hast du vielleicht solche Pläne? Nein, ich treibe Sport nur, weil es Spaß macht. Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich studieren. Was denn? Medizin? Nee, Informatik. Ich interessiere mich sehr für Computer und so. Wechseln wir das Thema. Wie findest du eigentlich Extremsport? Extremsport finde ich super. Aber meine Eltern erlauben es mir nicht, Extremsport zu machen. Sie sagen, das kann gefährlich werden. Welche Extremsportart gefällt dir? Ich finde freies Klettern fantastisch. Ich habe auch schon ein bisschen probiert, wie das so ist. Natürlich wissen das meine Eltern nicht. Aha, ganz schön mutig von dir. Pass aber auf, dass dir nichts passiert. So, danke, dass du bei uns warst. Ich übergebe dir nun deinen Gewinn. Einen Gutschein für Sportartikel im Wert von 200 €.